Im Kontext von Weihnachten hören Sie oft reflexive Verben. Ein Teil dieser Grammatik sind die Reflexivpronomen. Die gibt es im Akkusativ und im Dativ. Beginnen wir mit den Reflexivpronomen im Akkusativ. Wiederholen Sie sie nach dem Signal. Im Singular: mich, dich, sich. Im Plural: uns, euch, sich. Lernen Sie nun die passenden Verben dazu. Denken Sie daran, das Reflexivpronomen steht im Akkusativ. Die Präpositionen nach den Verben sind in diesem Fall auf, über und an. Auch Sie haben hier den Akkusativ. Hören Sie das Wort und einen Beispielsatz dazu. Wiederholen Sie den Satz nach dem Signal. Sich freuen auf. Freust du dich schon auf Weihnachten? Achtung, das, worauf man sich freut, kommt noch oder passiert in der Zukunft. Sich freuen über. Am Weihnachtsabend freuen sich die Kinder über die Geschenke vom Christkind. Mit der Präposition über ist gemeint, man sieht oder denkt an etwas, das es schon gibt. Sich erinnern an. Erinnerst du dich daran, wie wir früher Weihnachten gefeiert haben? Die nächsten drei Verben haben keine Präposition. Die Reflexivpronomen stehen aber im Dativ. Wiederholen Sie diese nach dem Signal. Im Singular: mir, dir, sich. Im Plural: uns, euch, sich. Und nun die Verben. Wiederholen Sie auch hier den Beispielsatz nach dem Signal. Sich etwas wünschen. Was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Sich etwas vorstellen. Ich stelle mir eine Welt in Frieden vor. Dieses Verb mit Präfix heißt, sich etwas überlegen oder eine Idee bekommen von. Sich etwas leisten können. Das ist zu teuer. Das kann ich mir leider nicht leisten. Mit diesem Ausdruck meint man, genug Geld haben, um sich etwas kaufen zu können.